mit Bibel heute durchs Buch der Bücher auf ERF Plus. Herzlich willkommen, liebe Zuhörer, zu Bibel heute. Viele Menschen meinen, der Mensch könnte oder müsste sich den Himmel irgendwie verdienen. Bestimmte Voraussetzungen müssten eben erfüllt sein, bestimmte gute Werke wären wichtig, eine bestimmte Art von Frömmigkeit wäre notwendig. Der Apostel Paulus hatte große Mühe, auf diesem Hintergrund das Evangelium zu erklären. Denn dass ausschließlich das Vertrauen auf Jesus Christus zählt, davon wollten viele Menschen nichts wissen. Hören Sie aus dem 4. Kapitel des Römerbriefs die Verse 1 bis 12. Was sagen wir denn von Abraham, unserem leiblichen Stammvater? Was hat er erlangt? Das sagen wir. Ist Abraham durch Werke gerecht, so kann er sich wohl rühmen, aber nicht vor Gott. Denn was sagt die Schrift? Abraham hat Gott geglaubt, und das ist ihm zur Gerechtigkeit gerechnet worden. Dem aber, der mit Werken umgeht, wird der Lohn nicht aus Gnade zugerechnet, sondern aus Pflicht. Dem aber, der nicht mit Werken umgeht, glaubt aber an den, der die Gottlosen gerecht macht, dem wird sein Glaube gerechnet zur Gerechtigkeit. Wie ja auch David den Menschen selig preist, dem Gott zurechnet die Gerechtigkeit ohne Zutun der Werke. Selig sind die, denen die Ungerechtigkeiten vergeben und denen die Sünden bedeckt sind. Selig ist der Mann, dem der Herr die Sünde nicht zurechnet. Diese Seligpreisung nun, gilt sie den Beschnittenen oder auch den Unbeschnittenen? Wir sagen doch, Abraham ist sein Glaube zur Gerechtigkeit gerechnet worden. Wie ist er ihm denn zugerechnet worden? Als er beschnitten oder als er unbeschnitten war? Ohne Zweifel nicht als er beschnitten, sondern als er unbeschnitten war. Das Zeichen der Beschneidung aber empfing er als Siegel der Gerechtigkeit des Glaubens, den er hatte, als er noch nicht beschnitten war. So sollte er ein Vater werden aller, die glauben, ohne beschnitten zu sein, damit auch ihnen der Glaube gerechnet werde zur Gerechtigkeit. Und ebenso ein Vater der Beschnittenen, wenn sie nicht nur beschnitten sind, sondern auch gehen in den Fußtapfen des Glaubens, den unser Vater Abraham hatte, als er noch nicht beschnitten war. Soweit die Verse 1 bis 12 aus dem 4. Kapitel des Römerbriefs. Hans-Otto Heppinghaus aus Gifhorn wird diesen Text erklären. Eine alte Legende erzählt von zwei Mönchen, die Streit miteinander haben. Sie können sich nicht einigen, denn jeder von den beiden fühlt sich im Recht. Schließlich tragen sie dem Abt ihre Sache vor und bitten ihn, den Streit zu schlichten und für Gerechtigkeit zu sorgen. Der Abt möchte eine Nacht Bedenkzeit und gibt den Mönchen am nächsten Morgen seine Antwort. Gerechtigkeit gibt es nur in der Hölle, im Himmel regiert die Barmherzigkeit und auf Erden gibt es das Kreuz. Welch eine Antwort, werden Sie vielleicht sagen. Gerechtigkeit soll es nur in der Hölle geben? Lange hat mancher an dem Ausspruch des Abtes zu knabbern. Ich habe mir doch nichts Gravierendes zu Schulden kommen lassen. Schließlich lautete doch stets meine Lebensdevise, tu Recht und scheue niemand. Doch der Abt hat Recht, auch wenn die Antwort jenem herkömmlichen Denken total widerspricht und ich sie nicht wahrhaben will. Doch wie war das noch mit der Kreuzigung? Der eine Verbrecher lästert Christus. Er bekommt die gerechte Strafe für sein Leben und findet die Gerechtigkeit der Hölle. Der andere Verbrecher bittet Jesus um Gnade und bekommt die himmlische Barmherzigkeit, die man nicht erarbeiten, sondern sich nur schenken lassen kann. Jesu Aussage, heute wirst du mit mir im Paradies sein, beruht nicht auf Gerechtigkeit, sondern ausschließlich auf Barmherzigkeit. Die selbstgeschaffene Gerechtigkeit führt in die Hölle, aber Gottes Gerechtigkeit in Gestalt der Barmherzigkeit kann immer nur über das Kreuz führen, was Jesus auf Erden erlitten hat. Und nur deshalb gibt es im Himmel die Barmherzigkeit. Die Gerechtigkeit Gottes, die mir den Himmel aufschließt, ist in diesem Leben nicht zu erarbeiten, nicht zu verdienen, und wenn ich der frömmste und fleißigste, ordentlichste und gerechteste Mensch auf dieser Welt wäre, baue ich auf meine selbstgeschaffene Gerechtigkeit, werde ich die ewige Gerechtigkeit bestimmt nicht im Himmel finden. Zugegeben, das zu verstehen, ist nicht unbedingt einfach. ich müsste mir ja eingestehen, dass meine Gerechtigkeit, für die ich zeitlebens gearbeitet habe, um Gott etwas vorweisen zu können, mir aber auch gar nichts nützen würde. Doch Gottes Wertmaßstäbe sind zum Glück anders. Das macht der Römerbrief in eindrücklicher Art und Weise deutlich. Am Beispiel Abrahams, der für die Juden als Ursprung ihres Volkes einer der wichtigsten Gestalten des Alten Testaments war, erläutert Paulus seine Überzeugung, dass der Mensch nicht durch das Tun von Werken gerecht wird, sondern einzig durch den Glauben. Das lesen wir in 1. Mose 15, Vers 6. Abraham glaubte dem Herrn, und das rechnete er ihm zur Gerechtigkeit. Er hat also nicht auf seine eigenen Leistungen gebaut, nicht den Puls seiner eigenen Rechtgläubigkeit gefühlt, indem er sich auf seine Werke berief, sondern hat Gottes Verheißungen und Zusagen geglaubt. Glauben heißt in diesem Zusammenhang so viel wie total vertrauen oder wörtlich sich festmachen in Gott. So wie ein Schiff, das in einen Hafen einläuft, an riesigen Pollern, die tief im Beton des Hafenkais versenkt und einbetoniert sind, mit starken Tauen fachmännisch festgebunden werden, so sollen sich Christen fest an Jesus binden. Legt ein Kapitän mit seinem Schiff an, wird er wohl nie vorher prüfen, ob die technischen Voraussetzungen der Poller ausreichen. Nein, er vertraut den Menschen, die diese vor vielen Jahren eingebaut haben. Sollte sich dann ein Schiff mal lösen, liegt es nicht an den Pollern, sondern daran, dass die Taue nicht fachmännisch an diesen befestigt wurden. Glauben an Jesus und nicht Vertrauen auf eigene Werke. Doch damit ist noch nicht genug. In Vers 5 sagt Paulus klipp und klar, dem aber, der nicht mit Werken umgeht, glaubt aber an den, der die Gottlosen gerecht macht, dem wird sein Glaube gerechnet zur Gerechtigkeit. Mit anderen Worten, sogar ein Gottloser ist vor Gott gerecht, wenn er nur glaubt, dass Gott auch Gottlose gerecht macht. Damals wie heute eine ungeheure Provokation. Sollte Gott so etwas tun? Ja, sagt Paulus, er hat es getan, und das ist unsere Chance. Weil wir ausnahmslos alle solche Gottlosen sind, die eine höllische Gerechtigkeit verdient haben, die an dem Platz endet, wo sie auch hingehört. Gottes Gerechtigkeit in Gestalt der Barmherzigkeit dagegen, die über das Kreuz führt, bringt Menschen in Gottes Ewigkeit. Jesus stirbt am Kreuz, damit es im Himmel die Barmherzigkeit gibt. Ohne diesen Glauben kann der Mensch nur die höllische Gerechtigkeit erlangen. Gerechtfertigt werden heißt, für gerecht erklärt werden. Gottes Gerechtigkeit, denn nur er ist gerecht, bekomme ich angerechnet. Ich erhalte Anteil an der Gerechtigkeit Gottes. Sie wird deutlich durch den Glaubensgehorsam Jesu Christi bis hin zum Kreuzestod. Gott ist gerecht, denn er gab für uns Menschen, die wir nichts zu unserer Rettung aus Sünde und Tod tun können, seinen Sohn. Nur durch den Glauben sind wir Nutznießer, ja Teilhaber dieser Gerechtigkeit Gottes. Wir sind frei von Schuld, wir sind Gerechte vor Gottes Angesicht, auch wenn wir uns oft als ungerecht empfinden. Noch einmal, der Mensch wird allein durch Glauben von allen Sünden gerechtfertigt, ohne Gesetzeswerke. Das macht der Apostel noch einmal deutlich, wenn er in Römer 3, Vers 24 schreibt, »Ich rede aber von der Gerechtigkeit vor Gott, die da kommt durch den Glauben an Jesus Christus, zu allen, die glauben. Denn es ist dir kein Unterschied. Sie sind allesamt Sünder und ermangeln des Ruhms, den sie bei Gott haben sollten, und werden ohne Verdienst gerecht aus seiner Gnade durch die Erlösung, die durch Jesus Christus geschehen ist. Das allein ist der Schlüssel zum Himmel. Den Himmel bekommt man nur geschenkt durch Gottes Gnade und Barmherzigkeit, mit der er uns umgibt, wie wärmende Kleidungsstücke, auch wenn sie nicht nach dem letzten Schrei des Zeitgeistes angefertigt worden sind. Was sagte der Weise Abt zu den beiden nach Recht suchenden Mönchen? Gerechtigkeit gibt es nur in der Hölle, im Himmel regiert die Barmherzigkeit und auf Erden gibt es das Kreuz. Und das wird über die Maßen gerade in dem so wichtigen Römerbrief überdeutlich, auch wenn er beim ersten Überfliegen vom Inhalt her trocken und fast langweilig erscheint. Doch er sollte zu unserer biblischen Lieblingslektüre werden. Sonst hätte wohl Martin Luther nicht in seiner Vorrede zum Römerbrief geschrieben, Diese Epistel ist das rechte Hauptstück des Neuen Testaments und das allerlauteste Evangelium, welches wohl würdig und wert ist, dass sie ein Christenmensch nicht allein von Wort zu Wort auswendig wisse, sondern täglich damit umgehe, als mit täglichem Brot für die Seele. Der Glaube an Jesus macht gerecht. Das war Thema in Bibel heute. Mit den Versen 1 bis 12 aus dem 4. Kapitel des Römerbriefs beschäftigte sich Hans-Otto Hebbinghaus aus Gifhorn. Aus der großen Hörbibel der Deutschen Bibelgesellschaft haben wir die Textlesung übernommen.